You are heaven's father. Deep have mercy. Heaven's father. Oh, please help us, Father. Father, help us. Help us, Father. Have mercy. Mercy, Father. Please have mercy. Mercy, Father. Have mercy. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da, ein bisschen später, wir bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir da. Herzlich willkommen bei 1 Live, beim 1 Live Talk Radio bei Domian. So, unser Thema heute Nacht heißt der Tag X. Ich möchte gerne mit euch sprechen über einen ganz besonderen Tag in eurem Leben. Ein Tag, der euer Leben vielleicht verändert hat, ein Tag, den ihr niemals vergessen werdet oder vielleicht auch ein Tag, auf den ihr schon lange wartet. Also ein Tag, der euer Leben verändert hat, das kann eine Diagnose sein, die man gesagt bekommen hat. Das kann ein schwerer Unfall sein, ein Unglück, ein Schockerlebnis. Es kann ein Todesfall sein, es kann natürlich auch ein Lottogewinn sein. Es kann auch was ganz, ganz Positives sein. Also, der Tag X, das ist unser Thema. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer mit rein. So, ich bin gespannt auf eure Anrufe und eure Geschichten und es geht gleich los mit der Brigitte. Brigitte ist 60 Jahre alt. Hallo Brigitte. Hallo Domian. Brigitte, schön, dass du da bist. Ja, wunderbar. Es treffen gleich zwei Sachen zusammen. Ja, und also Tag X. Tag X, ja. Es geht um Folgendes. Ich war vor 10 Jahren in der Karibik in Urlaub und ich habe meinen Mann, wir wollten uns 42 Inseln anschauen. Mhm. Und das haben wir auch getan. Aber von einer Insel habe ich ein ganz, ganz, das war der Tag X für mich und meinen Mann. Und zwar die Insel Antigua. Mhm. Und da haben wir einen Ausflug gemacht in den Dschungel mit einem Einheimischen. Ja. Und es war ein Ehepaar dabei aus Belgien und ein Ehepaar aus Frankreich. Wir waren zu sechst mit dem Führer zu siebt. Ja. Und wir sind durch den Dschungel und ich habe wunderschöne Orchideen gesehen. Es war alles traumhaft bis mir. Wir kamen an eine Hängebrücke und über diese Hängebrücke mussten wir. Mhm. Zu Fuß. Zu Fuß, ja. Natürlich, ja. Mhm. Und der Führer ging voraus und dann war ich und mein Mann und dahinter diese zwei Ehepaare. Und kurz bevor wir das andere Ende erreicht haben, hat es ganz fürchterlich, es hat so ein fürchterliches Geräusch gegeben, ja. Mhm. Und dieses Geräusch hat sich so angehört, das heißt, es war auch so, als wenn was reißt. Ja. Und der Führer ging voraus, ich war hinter dem Führer, mein ja. Mann, und gibt mir einen Ruck und schmeißt mich auf den Führer drauf und in dem Moment ist der Brücke. Leiter ist, bin wieder ganz aufgeregt, diese Hängebrücke, ich hab's jetzt gerade wieder vor Augen. Verstehe, diese Hängebrücke ist zerrissen. Die ist gekracht und diese zwei Ehepaare sind in die Tiefe. Wie dramatisch. Und mein Mann lag auf mir, ich lag auf dem Führer und alles und wir haben uns hochgerappelt und wir hören die Schreie, das war so furchtbar. Wie tief sind die Leute denn gefallen? Ich schätze 50 Meter. Oh. Und in Wald rein, in Bäume? Nein, oder? Nein. Das Schlimme war, das war eine Schlucht, darunter war eine Schlucht. Und die Leute waren noch bei Bewusstsein, dass sie schreien konnten. Ja, natürlich, konnten. Die haben geschrien. Ich Gott, wie dramatisch. Ich habe das noch heute in... Und ich stelle mir das so vor, dass ihr da in einer relativen Wildnis wart. Ja, natürlich. Wie konnte man denn dann Hilfe organisieren? Das hat eine ganze, ganze Weile gedauert, weil das Schlimmste war, dass das eine Ehepaar, der ist noch, irgendwie muss an der Seite noch auf die Steine geschlagen sein. Mhm. Und das hat so fürchterlich, diese Schreie, das waren so schlimme Schreie, die müssen fürchterliche Schmerzen. Also es sind zwei Leute untergestürzt. Nein, vier. Ach, vier. Zwei, ja. Ehepaare. Ach so, ich dachte, es wäre nur ein belgisches Ehepaar gewesen. Nein, ein Ehepaar aus Frankreich, sagte ich am Anfang. Ach so, habe ich jetzt nicht richtig kapiert. Ja, genau. Und also, ein Ehepaar aus Belgien. Ja. Und die haben wir in dem Hotel, wo wir gewohnt haben, kennengelernt. Mhm. Und die haben das mit uns zusammen gemacht. Dann habt ihr euch in der letzten Sekunde retten können, sozusagen. Mein Mann, durch das, dass er mich auf diesen Führer geschmissen hat, haben wir praktisch das überlebt. Aber die zwei Ehepaare, sind in diese Schlucht gefallen. Wie ging denn das dann weiter mit den Gut, wir waren erstmal alle fassungslos. Mhm. Und dann ist der sich wieder berappelt hatte, der Führer, ja. Mhm. Und da ging es dann ja weiter. Der wollte uns ja noch was, der wollte uns noch zu Einheimischen führen. Mhm. Und da, ich weiß auch nicht mehr, der hat da auf jeden Fall hat der uns dann bis zu diesem dahin, wo er uns bringen wollte, gebracht, ja. Mhm. Und von dort aus hat der, das habe ich aber alles nicht mehr verstanden, weil der hat mit denen geredet, diese Sprache verstand ich. Weißt du, was aus diesen Leuten geworden ist, die abgestürzt sind? Die sind gestorben. Waren tot. Die waren tot. Mhm. Ja. Da kam dann jede Hilfe zu spät. Wie dramatisch. Vor 10 Jahren war das. Ja, ja. Mein Gott. Das ist ja wirklich wie eine Fügung, wie ein... Ja, dass ihr das nun gerade überstanden habt, ihr wart ein paar Zentimeter, kann man sagen, vom Tod entfernt. Ja. Eine Zehntelsekunde mitunter nur. Ja, aber was das, der Tag X, was ich dir jetzt noch sagen wollte, wir haben den Urlaub dann sofort abgebrochen, weil mein Mann und ich, wir waren in einer sehr, sehr schlechten Verfassung, weil wir die Bilder nicht verstanden haben. Ja. Dann sind wir zurück in die Heimat geflogen. Lass und mich dann noch mal fragen, bevor du von der Heimat erzählst. Habt ihr die Menschen, konntet ihr unten liegen sehen? Das war zu tief. Also was heißt unten liegen sehen? Das war für uns, wir haben da runter geschaut, wir haben gesehen, dass das waren keine Menschen mehr. Mhm. So, dann seid ihr nach Hause. Das waren Teile, was da lagen. Verstehe. Dann seid ihr nach Hause geflogen, wie lange wart ihr denn da gewesen überhaupt? Ja, wir wollten uns 42 Inseln anschauen und wir hatten es geschafft, 23, und dann war uns das alles, also ich war in einer so schlechten Verfassung und ich habe meinem Mann gesagt, wir fliegen nach Hause. Mhm. Haben wir auch getan. Mhm. Sind wir nach Deutschland zurück. Ja. Und nach Hause, und dann kam zu Hause bei mir der Zusammenbruch. Da hast du es erst realisiert. Ja, ja, natürlich. Mhm. Mhm. Und dann bin ich, der Tag X jetzt, das kommt jetzt noch dazu, was ich sagen muss, dann sind wir nach Deutschland, also zurück. Mhm. Und dann musste ich Hilfe mir holen. Dann bin ich in ein Krankenhaus, in eine Privatklinik am Starnberger See. Ja. Und dann habe ich dort Shopping gemacht und bin von Fritz Egner überrascht worden, und da habe ich dich, Domian, schon mal angerufen, da ging es um die Sendung. Ich wurde überrascht, aber da war es eine schöne Sache. Aber ich habe dir damals diese Sache erzählt, wo ich überrascht wurde von Fritz Egner, und habe dir von diesem Unfall überhaupt nichts erzählt. Das ist ja irre. Ich hab dir nur, Destrom ist für mich Tag X. Das heißt, wir haben damals vor vielen Jahren schon mal miteinander gesprochen. 10 Jahre her. 10 Jahre her, Wahnsinn. Ja. Und du hast mir nicht von dem schweren Unfall erzählt. Nein, ich habe dir erzählt, dass ich beim Shoppen, es ging um deine Sendung, ich wurde überrascht. Ja. Und da hat mich der Fritz Egner, hat mich in eine ganz komische Situation da überrascht. Das war eine Fernsehsendung damals. Ja, und da habe ich dich angerufen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist der Tag X für mich. Auf der einen Seite diese schwere Sache, dann ging ich in diese Privatklinik am Starnberger See, und dort wurde ich überrascht. Da haben wir vor 10 Jahren miteinander gesprochen, aber dieses Ereignis habe ich dort nicht erwähnt, weil ich dort in Behandlung war und wollte eigentlich gar nicht, und habe dann diese freudige Sache erlebt. Verstehe. Brigitte, wie lange hast du gebraucht, um dich von diesem Schock zu erholen? Wie lange hat das gedauert? Es ist bis heute nicht weg. Bis heute ist es noch da, ja. Nein. Mhm. Und die Bilder, die Schreie, das hast du alles im Kopf? Es gibt Nächte, wo ich aufwache und ich wieder vor dieser Schlucht bin. Mhm. Seid ihr jemals nochmal dorthin gereist, in die Gegend? Ich habe meinen Mann seit 2000 an Krebs verloren. Ach so. Ich bin seit 8 Jahren allein. Kein Thema mehr dann, dahin zu gehen. Ja, das ist wirklich ein Tag X, der so einschneidend ist, da hast du recht, das würde ich auch nicht vergessen. Das, ja. Das behält man zeitlebens. Ja, es geht nicht aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es damals aber wahrscheinlich auch so ein zwiegespaltenes Gefühl war. Einerseits der Schock, auf der anderen Seite vielleicht auch so eine abgrundtiefe Dankbarkeit, dass man das Leben behalten durfte. Ja, und darum habe ich mit dem lieben Gott so gehadert, dass er mir dann so viel später mein Mann, mit dem ich 38 Jahre glücklich sein konnte, dann mir auf so eine Art und Weise weggenommen hat. Also er ist halt an Krebs, an diesem scheiß Krebs gestorben. Liebe Birgit, ich danke dir. Brigitte. Brigitte, Entschuldigung. Macht nichts. Das ist ja so ein bisschen ähnlich, der Name. Ja, ähnlich. Brigitte, danke, dass du nochmal angerufen hast. Ja. Wünsche dir. Das war auf jeden Fall Tag X. Das war ein. Das glaube ich. Das ist wirklich ein. Das sind Sachen, die man nie. Ich glaube, ich vergesse das nie. Nein. Das ist auch nachvollziehbar. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Und sag mal, schöne Grüße in den Süden. Ich vermute, du lebst irgendwo im Süden, von hier aus gesehen. Ja, im Süden natürlich. Genau. Alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Brigitte. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, falls ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Und das Thema heute Nacht heißt der Tag X. Möchte gerne mit euch sprechen über einen ganz besonderen Tag, der sich in euer Gedächtnis eingeschnitten hat. Das kann ein sehr trauriger Tag gewesen sein, ein Schockerlebnis, so wie wir das gerade gehört haben. Es könnte aber auch etwas sehr spektakulär Positives und Schönes gewesen sein, das ihr auch niemals werdet vergessen können. 0800 220 5050. Manfred, 59, guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen, Domian. Manfred. Ich grüße dich. So. Treuer Zuseher bei dir. Das, erstmal toll, das freut uns. Sendung, super. Vielen Dank. Ja. So, zum Thema. Bei mir ist es ein erfreulicher Tag gewesen. Mhm. Und das ist einfach so eine Klamotte. Man muss sich vorstellen, ich bin so, um das mal auf den Nenner zu bringen, der deutsche Pol Potz, wie ich so gerade sagen darf. Ich so. Singe also amateurmäßig und zwar aber nur, wie man so sagt, so die Klassik-Sachen, also Opern, Arien und so weiter. Ach so, sowas. Nur rein amateurmäßig. Aber schon da die anspruchsvolle Riege. Ja, da lege ich also Wert drauf. Also nichts Weltbewegendes, sagen wir mal. Ja. Aber das, was da auf mich zugekommen war an diesem 26.08.2005, das hat mich also dermaßen innerlich eine Ruhe und eine Zufriedenheit gegeben. Und ich habe das auch bei den Zuhörern, die dort waren, in der Philharmonie in Essen, ich habe das gemerkt, dass das auch ankam. Ich habe da ein wunderschönes Liebeslied gesungen. In der Philharmonie in Essen? In der Philharmonie in Essen. Jetzt muss man dazu wissen, dieses Haus ist vor einigen Jahren ganz neu renoviert worden. Ja. Und der Herr Kaufmann, der Intendant dort, ein sehr liebenswürdiger, netter Intendant, der hatte zu einem Tag der offenen Türe eingeladen. Mhm. Und wie das so geht, ich lese ein paar Tage vorher in der Zeitung, dass man sich dort melden kann. Man muss allerdings eine Bewerbung schreiben, Lichtbild und auch das Stück, was man vortragen möchte, wenn man dort etwas singt. Also da wurden Amateure gesucht? Richtig, Amateure gesucht. Genau, die dann was vortragen. Die wurden dann auch den ganzen Tag betreut, mit Orchester, mit Klavier und so weiter. Also eine große Sache, ne, in der Philharmonie das war singen wirklich, zu können. Also eine tolle Sache. Es waren in diesem Saal, das hat jetzt auch noch ein ganz, es sind manchmal so komische Sachen im Leben, es hat auch noch einen ganz kuriosen Hintergrund. Das ist dieser Hauptsaal in der Philharmonie, der hat 1906 Plätze. Nicht schlecht. Das ist der Alfred-Krupp-Saal. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich bin also im Kaufmännischen groß geworden und habe bei der Firma Krupp 36 Jahre im Kaufmännischen gearbeitet, sodass dieser Hintergrund für mich war. Ich habe also einen besonderen Zusammenhang dort gesehen, dort singen zu dürfen bei meinem früheren Arbeitgeber quasi. Verstehe. Was ist denn da Besonderes passiert? Und es ist dann was Besonderes passiert. Ich habe an diesem Tag, ich bin morgens, sonntagsmorgens um 8 Uhr da reingekommen, da waren mehrere Leute, es war auch der jüngste Teilnehmer war ein 6-jähriger Junge, der dort auf der Bühne ein Klavierstück spielen konnte. bis hin zu Leuten, die also mit Gitarre, also einen richtigen Tag der Musikus. Mhm. Wann hattest du deinen Auftritt, um wie viel Uhr? Und ich war um 13.10 Uhr dran und dann auch noch als Erster. So. Jetzt muss man sich vorstellen, ich habe vorher ein bisschen üben dürfen auch. Und da ist was Besonderes passiert. Und da ist dann eben dieses, was für mich also ein Kindheitstraum war, dort live singen zu dürfen mit einer vollen Orchesterstärke, mit einem Klavierspieler, die mich dann begleitet haben. Und ich habe dort ein wunderschönes Liebeslied singen dürfen. Welches war das? Ach, ich habe in meinem Herzen da drin, das ist ein sehr schönes Lied ja auch. Ich glaube, das kennt man auch vom René Collot oder vom Olaf Schock früher. Ja. Und das war also für mich ein Traum. Jetzt musst du dir vorstellen, ich habe das live singen dürfen. Das glaube ich. Mit diesem ganzen Drumherum und ohne Mikrofon, weil man mir gesagt hat, die Stimme war also dermaßen kräftig genug, dass man mir gesagt hat, lass es sein. Und 1900 Menschen haben dir zugehört. Nein, der Saal fast so viele Leute. Und es ist natürlich ein Tag der offenen Tür gewesen. Es waren so ungefähr so 200, 250 Leute mittags schon da. Naja, immerhin. Aber immerhin. So, und die haben dich dann bejubelt. So gefreut drüber. Und es waren auch von der Presse, es waren Leute vorne, die das natürlich auch einen Tag später in eine Zeitung gebracht haben. So, Manfred. Ein Traum, kann ich ja sagen. Jetzt ahnst du sicher, was ich sagen werde, wenn ich jetzt schon einen Sänger hier an der Strippe habe, der auch so einen großen Auftritt in der Philharmonie in Essen hingelegt hat, mit diesem ach so schönen Lied, ach, ich habe in meinem Herzen. Ja. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Zeilen, nicht zu lang, ein paar Zeilen mal vorsingen. Gerne. Ich hoffe, es ist auch nicht zu laut. Ich versuche mal so ein bisschen wegzuhalten vom Hörer. Also das Lied heißt ach, ich habe in meinem Herzen und ist ein Lied von... Ja, das ist ein wunderschönes Liebeslied in drei Strophen, das ich dort gesungen habe. Ja, weißt du, von wer das komponiert hat? Ich hab's leider jetzt hier nicht vor mir liegen. Ist auch wurscht, Hauptsache das klingt gut. Ein nicht so bekannter. Also kein Offenbach oder Mozart oder Puccini, wie auch immer. Ja. Ist also nicht so bekannt. So, wir sind alle ganz gespannt. Ja, schön. Ich versuch's mal. Nicht zu lang, aber so eine Kostprobe. Nee, nur ganz kurz. Genau. Ach, ich hab in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz. Reicht das schon? Vielleicht noch eine Strophe vielleicht. Ja, nur dass man so reinhört. Also zweiter Tenor, erster Tenor so in der Höhe. Ich kann etwas tiefer, ich kann auch etwas höher ansingen. Ich mach noch eine Strophe. Ja, ich lege nochmal von vorne los, dann kann man den Faden verläuft. Okay. Die Nervosität ist ja jetzt auch dabei, Domian. Klar. Ach, ich habe in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz. Ja, mir ist mit einem Mal so da drinnen so ganz wundersam ums Herz. Bravo. So weiter. Und bravo. Und ich glaube, sagen zu können, dass das nicht leicht zu singen ist, das Lied. Ja, sicher. Ne? Ja. Weißt du, was mir immer besonders Freude dann macht, wenn ich merke, dass es angekommen ist, dass das wirklich auch von Herzen angekommen ist. Und man muss ja mit Herz singen. Ja, klar. Bei vielen, wenn das heute siehst, beim Dieter Bohlen, so die ganzen Sachen, da schmunzel ich manchmal drüber, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also es gibt immer Stimme und Stimmenunterschiede. Ne? Ich habe wirklich gerade gedacht, was hätte jetzt Dieter Bohlen wohl gesagt, wenn er dich gehört hätte? Ich glaube, der hätte wirklich positiv reagiert. Ja, nein, aber du ich habe mir meinen Kindheitstraum erfüllen dürfen, das war eigentlich so... Super, das war der große Tag X. Würde ich aber gerne noch kurz fragen, du hast gerade ja den Namen auch schon genannt, ich bin der deutsche Paul Potts. Wie findest du ihn, was hältst du von ihm? Ein Traum, für mich persönlich ein Traum und man hat es ja jetzt auch bei der Echo-Verleihung wieder gesehen. Ja. Es ist ein Traum, ne? Ja. Wenn man bedenkt, als Handyverkäufer, das ist ein noch Traum, vor ein paar so Jahren. Eine begnadete Stimme zu haben. Ja. Allerdings habe ich dann auch mal gehört, als Hintergrund, dass er ja mal irgendwo auch protegiert wurde. Er hat also, glaube ich, irgendwo, ich weiß nicht, ob es Domingo war oder irgendeiner oder der verstorbene Pavarotti, der muss irgendwie, musste auch an die Hand genommen worden sein. Na gut, aber er kann ja auch was. Ne? Er kann wirklich was, das ist eine traumhafte Stimme. Und ich habe ihn bei der Echo-Verleihung auch gesehen und fand ihn auch sehr, sehr herzlich und sehr sympathisch. So meine ich. Ne? Du musst, Musik verbindet ja Völker, darf man so sagen. Darf und man. Wenn man hört, wenn einer mit voller Inbrunst singt, mit Liebe, und wo alles drinsteckt, in dem ganzen Ton drinsteckt, was ich auch immer versuche, auch in Altenheim, wo ich singe, dann sehe ich diese Freude und diese leuchtenden Augen von diesen Menschen. Das ist einfach eine Freude für mich auch wieder. Ich merke schon, dass du wirklich ein musikbegeisterter Mann bist. Ja, mit Sicherheit. Manfred, also Hand aufs Herz, bereust du manchmal, dass du das nicht professionell gemacht hast? Ja, 100%. Ja. 100%. Jetzt mit 59 ist natürlich schon zu spät. Ist vielleicht ein bisschen spät, Ich bereue das. Ich habe zwar wohl früher immer in einem großen Bekanntenkreis, wenn also die eine oder andere Tante oder Onkel mal 50 oder 60 wurde, durfte ich dann immer ein bisschen was schmettern. Ne? Ja. Ein Ave Maria oder dann schenkt man sich Rosen in Tirol, so die ganze Bandbreite, aber alles zu ernsteren Sachen. Ja. Und das war immer eine große Freude für mich. Aber ich glaube, du machst, wenn du jetzt durch Altenheime tingelst und hier einen Auftritt hast, sicher sehr vielen Leuten auch noch eine große Freude. Und das ist ja auch eine schöne Sache dann für dich. Mit Sicherheit. Ja. Und jetzt im nächsten Jahr haben wir ja in Essen Kulturhauptstadt. Genau. Dort bin ich auf der Kettwiger Straße mit Kollegen zusammen, wollen wir öffentlich singen. Also immer neue Aktionen. Es gibt ein was, es gibt ein was. Manfred, hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast und uns natürlich das auch vorgetragen hast. Ja. Und das war ein toller Tag X. Das war der 26.08.2005 in Essen. Sowas kann man nicht vergessen. Ne? Sehr schön. Alles Gute und viel Spaß und beim alles Singen weiter. Ich habe mich sehr gefreut und bleib gesund und munter, Domian. Sage ich zu dir auch. Bedanke mich. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt der Tag X und ich möchte mich gerne mit euch über einen ganz besonderen Tag in eurem Leben unterhalten. Das kann nun ein trauriger Tag gewesen sein, es kann aber auch etwas sehr, sehr Schönes oder sehr Bewegendes gewesen sein, so wie Manfred uns das gerade erzählt hat. Hier ist Karin und Karin ist 54. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Karin. Ja, bei mir ist der Tag X eigentlich heute. In 2,5 Stunden ist mein Mann verstorben. Vor einem Jahr. Mhm. Vor einem Jahr, um 4 Uhr morgens, ja, am 5. März. Ist er vor einem Jahr plötzlich verstorben? Nee, eigentlich nicht plötzlich. Ja, mein Mann hatte eine Muskelerkrankung, der war... Die letzten Jahre saß er auch im elektrischen Rollstuhl und zum Schluss hat die Lunge einfach nicht mehr mitgemacht. Das klingt nach Leidensweg. Die letzten 3 Monate waren ziemlich großer Leidensweg. Er hat auch in diesen 3 Monaten mal in der Zwischenzeit für 8 Tage auf der Intensivstation gelegen und wurde ein paar Mal am Tag bronchoskopiert, weil sich immer wieder die Lunge mit Schleim voll lief und hat dann auch am letzten Tag auf der Intensivstation eine Patientenverfügung unterschrieben, dass er also diesen Luftröhrenschnitt nicht haben will und dann nicht. In der Zeit, wo er auf Intensivstationen war, sind 3 oder 4 Leute in seinem Beisein verstorben, die diesen Schnitt hatten. Und in seinem Beisein? In seinem Beisein. Also in dem Zimmer. Also die ganze Zeit da künstlich beatmet wurden. Und das hat er dann unterschrieben und er kam dann auch wieder auf die normale Station und wurde auch wieder ein bisschen besser. Aber dieses Bronchoskopieren musste immer beibehalten werden und ich musste nachher dann den letzten Tag auch richtig darum kämpfen, dass man sich auch an die Patientenverfügung hält und ihn dann nicht. Er sollte nochmal auf die Intensiv, obwohl überhaupt gar keine Aussicht mehr auf Erfolg war. Und war das wirklich so, dann wollten die Ärzte des Krankenhauses wollten dich drängen, dann nochmal wieder was zu machen und nochmal was zu machen? Ja. Ich habe dann mit dem Professor ein richtiges Streitgespräch gehabt und habe dann auch ihn praktisch angeschrien. Ich sage, Sie waren derjenige, der diese Patientenverfügung irgendwann mal verfasst hat für seine Station und jetzt bitte halten Sie sich auch daran, mein Mann kann nicht mehr und will nicht mehr und hat auch nicht mehr die Kraft. Und ich hatte dann auch irgendwie nachher den Eindruck, das ist irgendwie nur noch, jeder Tag bringt im Krankenhaus, denke ich mal, auch eine Menge Geld, wenn so ein Patient dann nochmal und nochmal. Und das ist eine böse Vermutung, aber da ist sicherlich öfters auch was dran. Also die Schwestern, Ärzte waren alle sehr lieb und nett und mein Mann ist auch gut verseucht worden und kann ich gar nicht sagen. Aber Eindruck blieb nachher, weil, wie gesagt... Ich stelle mir das für dich so sehr schwer vor. Das ist ja schon eine traumatische Situation. Der Mann liegt im Sterben. Und wenn man sich dann auch noch mit Ärzten herumschlagen muss, das stelle ich mir ausgesprochen schwierig vor. Aber du hast das Richtige getan. Du hast absolut das Richtige getan. Ja, und ja. Ganz im Sinne deines Mannes gehandelt. Und alles andere wäre ja nur Qual und gegen seinen Willen gewesen. Ja. Ist er denn da, er ist dann auf dem oder im Krankenhaus verstorben? Ja, ich durfte dann auch meine Tochter, wir haben 3 Kinder und meine beiden Töchter oder unsere beiden Töchter sind in Amerika und die Jüngste kam dann auch noch und war die letzten 24 Stunden mit mir zusammen bei meinem Mann und das Zimmer war nur mein Mann und wir waren dann auch alleine mit ihm und er hat auch darauf noch gewartet, dass er seine kleine Nina noch sieht und das heißt, er war schon bei Bewusstsein bis zum Schluss? Ja, die letzten 4 Stunden dann nicht mehr. Man hat ihm dann auch noch eine Spritze gegeben, damit er leichter schlafen kann. Mhm. Und man hat dann sich praktisch an diese Patientenverfügung gehalten. Verstehe. Ist er dann, ist er erstickt zum Schluss? Oder? Er ist eigentlich friedlich eingeschlafen. Gott sei Dank. Mhm. Er hat dieses Ersticken wohl, also so haben wir es jedenfalls empfunden, nicht so mitbekommen. Mhm. Wie alt ist dein Mann geworden, Karin? 57. 57 erst. Mhm. Ja, und jetzt ist ein Jahr bald vergangen. Ja, ich gucke heute, also ich meine, seit der Zeit vergeht kein Tag, an dem man nicht daran denkt. Und aber heute ist so der Jahrestag und der Schmerz und die Erinnerung, die ist so aktuell. Und ich habe auch heute gerade mit meinen Kindern allen gesprochen. Und hast du dir jetzt für den Tag, also für den kommenden Tag etwas Besonderes vorgenommen? Ja, ich werde nachher, also wenn dann ja heute Vormittag zum Friedhof gehen und eigentlich hatte ich vorgehabt, hier alles zuzumachen, Jalousien, mich ins Bett zu packen und irgendwie den Tag an mir vorüberziehen zu lassen, aber so ungefähr wird es aussehen. Also es kommt niemand zu Besuch. Nee, ich bin dann auch weggezogen. Wir haben die letzten Jahre im Ruhrgebiet gewohnt, mein Mann war aber Berliner. Ja. Und ein Kind, der älteste Sohn, der wohnt hier in Berlin, der hat mich dann auch überredet oder überzeugt, dass es besser wäre, wenn ich doch... Ist denn dein Mann in Berlin jetzt auch beigesetzt? Ja, also er wurde zwar erst im Ruhrgebiet beigesetzt, weil ich erst nicht wusste, wie geht mein Leben weiter. Mhm. Aber ich habe ihn dann auch hierher geholt. Aber das war vielleicht auch gar nicht so schlecht für dich, nochmal dann so einen Einschnitt zu machen, auch in eine neue Umgebung zu kommen, Anfang zu versuchen, oder? Mhm. Also eigentlich war ich immer ein ziemlich starker Mensch. Ich bin selbst auch behindert, habe als Kind einen Arm verloren durch einen Unfall, habe aber trotzdem, mein Mann, wie gesagt, hatte immer diese Erkrankung und die weiß man ja auch, eine Muskelerkrankung geht immer weiter und weiter und weiter. Die bleibt ja eigentlich, bleibt nicht stehen. Mhm. Also jedenfalls die mein Mann hatte. Aber seitdem er nicht mehr ist, irgendwie habe ich so den Boden unter den Füßen verloren. So richtig weiß ich gar nicht, wofür ich noch da bin. Und ich meine, ich war auch immer damit beschäftigt. Ich habe ihn alleine gepflegt, außer jetzt die letzten 3 Monate im Krankenhaus, obwohl ich auch jeden Tag bei ihm war eigentlich. Du bist nicht berufstätig. Ich bin nicht mehr berufstätig, ich bin auch selbst auch berentet. Ja. Der Sohn wohnt in Berlin, sagst du. Mhm. Gibt es da Enkel? Ja, also ich habe fast 8,5 Enkelkinder. Ach, ja, da müsstest du auch eigentlich beschäftigt sein. Ja gut, die Kinder, die sind gehen alle zur Schule, kommen teil, die sind hier so in so Ganztagsschulen auch, die kommen um 4 nach Hause, die haben ihren Sport und ich bin eben auch noch immer sehr trauernd und merken die und die sind zwar auch mal zum Schlafen hier oder wir unternehmen mal was, aber so die meiste Zeit bin ich doch hier alleine. Ja. Wohnen die Kinder und die Enkel weit weg von dir? Meine beiden Töchter, sagte ich ja schon, ich meine jetzt die Enkel, also der Sohn, der in Berlin wohnt. Der wohnt nicht so weit weg. Nein. Ach so, die Enkel insgesamt, in Berlin sind nicht 8 Enkel. Alle haben dann drei im Juli bekommen. Ist es so, Karin, dass du dich aufgrund auch des Trauerns doch sehr auf dich zurückgezogen hast? Ja, ich merke auch, dass ich war eigentlich immer ein ziemlich offener Mensch und... Ist ja auch so schwierig. Ich habe gerade gesagt, es war vielleicht ganz gut, einen neuen Anfang in Berlin. Andererseits hast du ja auch dann so außer dem Sohn und der Familie keine Bekannten. Ja. Das muss man sich dann ja auch nochmal mühsam erarbeiten. Ja. Das geht ja auch nicht so ganz einfach. Und wenn man gerade in so einer Trauerphase ist, ist man da auch nicht so offen, ne? Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, Karin, wenn du möchtest, könnten wir dir ja sogar ein bisschen behilflich sein. Wenn du in Berlin gibt es ja alles, alle Angebote sind da, vielleicht in eine Trauergruppe gehen könntest. Hast du schon? Bin ich seit November, gehe ich hier in eine Trauergruppe. Ah ja. Tut mir auch ganz gut, aber ist auch immer nur ein halbes Jahr, die ist dann demnächst zu Ende. Und Aber entstehen da nicht vielleicht Bekanntschaften oder Freundschaften sogar mit anderen Leuten? Freundschaften ist vielleicht übertrieben, aber es tut gut, miteinander eben über dieses Thema zu sprechen, weil man bei den Kindern da ja nicht immer wieder von anfangen will. Ich habe mich da auch Weihnachten ganz rausgeklinkt, weil ich eben, die Kinder sind noch relativ klein, 7, 9 und 13 Jahre und da möchte man da nicht immer nur am Heulen sein und denen halt Weihnachten vermiesen. Ja. Und Deswegen war ich hier für mich ganz alleine Weihnachten und ich glaube, das war auch das Richtige. Ist vielleicht beim ersten Weihnachten auch richtig, aber so perspektivisch gesehen wäre es vielleicht gut, wenn du noch immer mehr Schritte ins Leben wieder machen könntest und einfach dich mehr wieder ins Leben einmischen könntest. Ja, vom Kopf her weiß man ja, das, aber die Schritte fallen sehr schwer. Ne? Also ich versuche, ich werde jetzt hier auch eine Schwimmgruppe machen. Ja, sowas, und, genau. Aber das. Freude ist bei nichts, bei gar nichts mehr. Also die Freude. Sag mal, Kai, wie viele Jahre insgesamt hast du deinen Mann gekannt? Gekannt? Ja. Also ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich 15 und habe von ihm meinen ersten Kuss bekommen. Und so. Das ja. ist ja nun, und jetzt bist du 54. Genau. Finde ich es neu, völlig normal, dass man nach einem Jahr dann auch noch sehr traurig ist. Finde ich normal. Auch noch gar nicht bedenklich. Und du tust ja auch etwas. Du gehst schwimmen, du bist in der Trauergruppe, du bist umgezogen. Das sind ja alles Aktivitäten. Du bist ja in keiner Depression, die dich völlig lähmt. So ist es ja nun auch nicht. Da ist ein Schmerz. Nach so vielen Jahrzehnten. Ja, aber man kämpft jeden Tag mit dem Leben, ne? Weil eigentlich mein Grundgedanke ist, mich am liebsten hier irgendwo hinzuhängen. Aber ja, das würde ich eben nicht tun, weil ich den Kindern jetzt nicht auch noch die Mutter nehmen möchte. Aber das ist so mein Wunsch, wenn ich schlafe mit dem Gedanken ein, bitte, bitte, lieber Gott, mach meinem Leben bald ein Ende und lass mich zu ihm. Das ist eigentlich der letzte Gedanke, mit dem ich einschlafe. Wobei ich sicher bin, dass nach einer gewissen Zeit auch eine gewisse Lebensfreude wieder für dich aufkommen wird. Ich bin sicher. Ja. Ich bin auch sicher, dass einem das hilft, wenn man sich vorstellt, dass der Verstorbene sich das auch sehr wünschen würde. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich das vor Augen führt, dass dein Mann natürlich nicht wollte, dass du so traurig bist. Nee, das wollte er bestimmt. Der würde bestimmt sagen, komm, Mensch, ja. Karin, jetzt mach mal ein bisschen. Und ja, ich glaube, er wird mich auch nicht erkennen. Freu dich, dass jetzt der Frühling bald kommt und guck dir so kleine Sachen aus, an denen du Freude hast und die dich so ein kleines bisschen wieder aufbauen. Ja. Ich glaube, das muss man sich immer und immer wieder vor Augen führen, wenn es auch noch so schwer ist, ist mir schon klar. Liebe Karin, ich freue mich, dass du angerufen hast und dass wir uns kennengelernt haben, akustisch zumindest. Ich glaube, du bist ganz gut versorgt, aber wenn du möchtest, kann ich ja gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Nee, schon okay. Ja? Ja, ich möchte nur auch noch ein Kompliment loswerden. Deine Sendung ist toll und vielen Dank. Und du bist ein toller Typ. Sehr, sehr. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Vielen, vielen Dank. Okay. So, schöne Grüße nach Berlin und dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's weiter. Frage ich meine Regie. Meine Regie sagt mir mit der Leitung 3. Und Leitung 3 ist Vincent. Vincent ist 40. Hallo Vincent. Hallo. Hallo Vincent. Der Tag X, da hast du auch angerufen. Das war letztes Jahr. Bei dir? Ja, 26. März. Ja, was war da? Da wurde ich von meinem Freund abgestochen in meiner Wohnung. Du wurdest von deinem Freund in der Wohnung abgestochen? Ja. Mit einem Samurai-Schwert. Wie bitte? Mit einem Samurai-Schwert. Mit einem Samurai-Schwert? Ja. Erzähl mal. Ja, also wir hatten eigentlich einen ganz gemütlichen Abend und wir haben Fußball geguckt, Deutschland-Schweiz. Und dann kam es zum Konflikt. Und dieses Samurai-Schwert hing an der Wand und ich habe zu ihm gesagt, du dummer Pole, mach einmal in deinem Leben was Richtiges und stich mich ab. Und das hat er dann gemacht. Samurai-Schwert, wie groß ist so ein Ding? Ein Meter? Nee, ja, nicht ganz so. 20 Zentimeter. 20 Zentimeter? Also Klinge. Bitte? Die Klinge. Die Klinge ist 20 Zentimeter. Ja. Das Ding ist größer. Im genau. Dann hat er, das hing bei euch an der Wand oder bei dir an der Wand? Das hatten wir gekauft als Wandschmuck, ja. Lebtest du mit deinem Freund zusammen? 4 Jahre, ja. Aber das ist eine Schulebeziehung. Ja. Ja. So, und dann hat er das Ding von der Wand genommen und hat... Nee, ich hab's von der Wand genommen, hab gesagt, mach mal was Richtiges. Achso, also das hatte sich schon hochgeschaukelt, euer Streit. Ja, genau. Du nimmst das Ding von der Hand... Er hat zugestochen und dann blieb's bei mir in der Lunge stecken. Nun, hast du es ihm hingehalten und hast gesagt, hier, Stich? Genau. Und dann hat er genommen und hat dich halt zugestochen? Genau. In die Lunge? Ja. Gott im Himmel. Und dann? Und sie blieb stecken. Ich hab's rausgezogen. Blut sprühte, also wie so eine Sprühflasche auf der Toilette. Mhm. Dann bin ich runtergerannt, mit Unterhose bekleidet. Unten haben wir ein Restaurant, da bin ich rein. Mhm. Und da bin ich umgefallen. Mhm. Weil es gab dann auch so typische Geräusche, so, ne, so Sauggeräusche. In dir? Ja, ja. Mhm. Und dann kam der Notarzt. Der hat mich dann eine Stunde da unten behandelt. 3 Minuten war ich tot. Dann haben sie mich reanimiert. Gott, dann wie dramatisch. In die Charité rein. Ja, ja, Berlin. Die Polizei hat die ganze Straße abgesperrt. Mhm. Und im Prinzip Tag X, mein zweiter Geburtstag. Ne? Du bist dann in die Charité, ins große Berliner Krankenhaus eingeliefert worden. Mhm. Und ja, ja, in dieses, da gibt's ja Ableger, ne? Ja. Also ich bin in die Fachabteilung für Lungen nach Steglitz, mhm. Benjamin Franklin. Also, ja. Ja. Und bist du denn operiert worden? Ja, 6 Stunden. 6 Stunden. Operation, ja. Und da 5 Tage war ich auf Morphium. Mhm. Haben die Ärzte um dein Leben gerungen? War es in der Klinik ja, auch noch heikel? Mhm. Ja. Und wann, nach wie vielen Tagen warst du über den Berg? Ja, nach 10 Tagen haben sie mich wieder entlassen. Nach 10 Tagen schon wieder entlassen? Ja, aber diese ganzen Nebeneffekte, die haben mich ein bisschen irritiert. Seelisch. Also dann geht ja das ganze Prozedere los, ne? Also es geht erstmal damit los, dass du auf der Intensivstation liegst. Mhm. Und der BZ-Reporter. Also BZ ist eine große Zeitung in Berlin. Besuchen will. Ach so, weil das eine große Aktion ja? in Berlin wahrscheinlich war und dann hat das Aufsehen. Ja, das war alles. Mhm. Also BZ, Bild haben alle auf der ersten, nee, auf der zweiten Seite, also bei den Ihnen hieß es, zwei Schwule stechen sich ab, ja. Zwei Polen stechen sich ab. Ja, das Ende einer Schwulenliebe. Ja, und das so ist weiter. Natürlich, das ist natürlich ganz schlimm. Das ist ganz ja. schlimm. Aber erzähl mir doch mal bitte jetzt, bevor wir das noch vertiefen, was da mit deinem Freund in Anführungszeichen geworden ist. Ist der Freund bleibt weiter mein Freund. Hast du ihn angezeigt? Das Anzeigen erübrigt sich, weil das vom Staats wegen schon gemacht wird. Als du dann runter in diese Kneipe blutend gelaufen bist, ist ja. er dann oben in der Wohnung geblieben? Er wollte sich selber umbringen. Ach so. Die Polizisten, also das weiß ich aus der Gerichtsverhandlung, ja. die Polizisten haben ihn mit demselben Schwert, so Harikiri-mäßig im Bauch, ach, auf dem Sofa gefunden. Ach du lieber Gott, ach du lieber Gott. Und haben auf ihn eingeredet und er hat nicht reagiert. Das heißt, er hatte auch schon selbst bei sich zugestochen. Ja, er saß weinend da und wollte sich selber umbringen. Das heißt, er war auch schwer verletzt. Nee, noch nicht. Ach, er hatte noch nicht. Die Polizisten haben dann probiert, ihn mit Pfefferspray zu fixieren. Hat auch nicht funktioniert. Hm. Und dann haben sie diesen knallharten Schlagstock, haben ihm halt das Handgelenk gebrochen, damit dieses Schwert vom Bauch wegfällt. Ne? Also er hatte noch nicht zugestochen. Es war nur, er hat es probiert, ja, aber ja. irgendwie nicht den Mut gehabt, keine Ahnung. Es ist zu einer Gerichtsverhandlung gekommen, natürlich. Erstmal beim Amtsgericht, ja. Ja. Wegen gefährlicher Körperverletzung. Was ist da dann hat der Staatsanwalt gesagt, wir müssen das verweisen aufs Landgericht wegen versuchten Totschlag. Was ist dann jetzt? Ja, bitte. Hm. Dann habe ich für ihn ausgesagt beim Landgericht in Moabit. Für ihn? Für ihn, ja, ja, klar. Also nicht gegen ihn, sondern für ihn? Ja, und da war der Staatsanwalt vom Landgericht natürlich sauer. Ja. Ist aufgestanden, hat zu mir gesagt, ja, Sie wohnen doch in Schöneberg. Ich weiß, wo Sie wohnen. Hatten Sie sexuellen Kontakt? Da bin ich ja richtig ausgeflippt. Da habe ich nämlich gesagt, was hat das damit zu tun, wo ich wohne? Allerdings, ja. Nur weil ich in Schöneberg bin, heißt das ja nicht, ja. dass ich sexuellen oder schwulen Kontakt habe. Lass uns mal diese Einzelheiten raus. Zu was ist er letztendlich dann verurteilt worden? 3 Jahre, 8 Monate wegen gefährlicher Körperverletzung. Das heißt, er sitzt im Knast? Ja. Und du hast gerade gesagt, er ist immer noch mein Freund. Ja. Ja, ich überweise ihm immer an seine... Er hat so eine Buchnummer da. Du hast ihm das vergeben? Ja. Obwohl er bin dich hätte... Ich bin eigentlich eher erschüttert darüber, was das für Konsequenzen hat, ne? Ja, schon, aber lass mich nochmal so ganz konkret bei dir bleiben. Er hätte dich ja wirklich um ein Haar töten können. Und trotzdem hat mich ja getötet, 3 Minuten. Ja, er hat dich getötet, ja. Aber und trotzdem sagst du, Schwamm drüber, mein Freund, und ich vergebe. Nein, warum auch Tag X? Das hat mich dazu bewogen, dass ich eine neue Arbeitsstelle gefunden habe, ne? Ich möchte verstehen, warum du ihm vergeben hast. Ja, genau das ist der Grund, warum ich dich anrufe, weil das versteht keiner in meinem Umfeld. Erklär's mir mal, du wirst es wissen. Ich weiß es nicht. Liebst du ihn noch? Ja, klar. Ja. Ich meine, die Situation nicht, hat sich... Nicht äußerlich oder sonst was, sondern... Ich weiß, dass es an dem Tag einfach von ihm ein Ausraster war. Von beiden in gewisser Weise? Ja, klar. War da ein bisschen Alkohol im Spiel? Bei ihm ja. 3,2. Bitte? 3,2 Promille. 3,2 Promille hatte er? Ja. Das heißt, ja, das macht die Sache ja noch, jetzt schiebt das ja in ein ganz anderes Licht. Das heißt, wenn er komplett nüchtern gewesen wäre... Wäre das nicht passiert? Das nicht. Nein, 100% nicht. Du hattest auch ein bisschen... arbeiten und er hat sich volllaufen lassen und... Warst du ganz nüchtern oder hast du auch ein bisschen getrunken? Ja, was habe ich getrunken? 3 Weinschorlen oder so. Naja, okay. Da ist man auch schon ein bisschen anders drauf. Das, was man auf Arbeit trinkt. Was arbeitest du denn? Oder hast du gearbeitet? Gastronomie. Mhm. Ja, gut. Das macht die ganze Sache natürlich wirklich... etwas diffiziler noch. Entschuldige natürlich auch nicht. Ne? Was sagt er denn? Ist er denn auch entsetzt über sich selbst und hat sich bei dir ganz oft entschuldigt schon? Ich kann ja mit ihm noch nicht sprechen. Ach so, du kannst... Er war ja bis vor einer Woche noch in U-Haft mit Revision und ganzem Drum und Dran. Ach, das heißt, ihr habt seitdem noch kein einziges Mal gesprochen miteinander? Nein, nur wir können Briefe schreiben, aber die werden alle geschwärzt. In meine Seite hin und wenn die aus Moabit kommen, ne? Ja, und es wird ja nicht alles geschwärzt. Nein, aber Brief... Wann hast du letztes Mal einen Brief geschrieben? Wann ich zum letzten Mal einen Brief geschrieben habe? Handschriftlich. Das ist noch gar nicht so lange her. Echt? Ja, warum? Also für mich war es ungewöhnlich. Ja. Weil man kennt das ja immer nur über Computer und ja, so weiter, ja, schon. Ne? Aber ja. Er hat dir ja bestimmt was, er hat dir ja auch einen Brief geschrieben. Gibt es irgendeinen Satz, der dir besonders hängen geblieben ist? Ja, das Problem ist, er als Pole. Ja? Achso, er kann nicht so gut Deutsch schreiben. Kann erstmal gar kein Deutsch schreiben. Ach so, verstehe. Noch komplizierter. Und er versteht das Deutsch auch nur schwer. Ich verstehe. Schriftlich. Mündlich haben wir eine Basis gefunden, um zu verstehen. Ne? Ah, es ist aber auch ein komplizierter Fall. Ja. Wann hast du denn die erste Mal die Chance, ihn zu sehen, dass ihr beiden euch unterhalten könnt? Naja, jetzt ist er in Moabit verlegt worden, weil die Reststrafe, die zu erwarten ist, ist zu niedrig, um nach Tegel zu verlegt zu werden. Was mich ja schon wieder freut, weil Tegel ist ja nun nicht ideale Knast. Das sagt mir alles nicht so, ob Tegel und Moabit, was da nun schlimmer ist und weniger schlimm. Wann kannst du ihn zum ersten Mal sehen? Wenn er einen Antrag stellt. Er muss den Antrag stellen. Achso, das ist alles offen, also man weiß es nicht. Genau. Aber was noch viel schlimmer ist, warum ich überhaupt heute angerufen habe, die Geschichte mit dem Morphium und der Behandlung, die zwar schon ein Jahr zurück ist, hat dazu geführt, dass ich fast sämtliche Haare verloren habe, ne? Dass du sämtliche Haare verloren hast? Ja. Die auch nicht. Heute habe ich endlich mal, bin ich zum Friseur gegangen und habe das so kurz schneiden lassen, so wie du jetzt. Ja. Und jetzt sieht das wenigstens wieder halbwegs normal aus, ne? Und also, da habe ich mich ein ganzes Jahr gegenüber gesträubt. Ja, verstehe ich. Aber das kriegt man jetzt in den Griff allmählich wieder. Hoffe ich, ja. Was ist denn überhaupt so, was ist seelisch zurückgeblieben, Vincent, von dieser Attacke? Deine Sendung. Weil ich sitze hier immer nachts um 1 ja. Und heule. Verstehe. Das heißt, also ich lasse das alles mit Wasser raus. Ne? Aber nie eine Behandlung, es hat nie eine Behandlung stattgefunden, eine psychologische Behandlung. Ja, ich bin so ein Also wenn, dann muss ich schon vom Notarzt abtransportieren. Das war auch die Konsequenz von davon. Vincent, ich will dir mal was sagen. Das ist so eine absolute Hammergeschichte, die du mir hier erzählt hast. Das steckt kein Mensch, der härteste Kerl, nicht einfach so weg. Lass dich um Gottes Willen behandeln, psychologisch. Du hast ein absolutes Trauma und einen Schock hinter dir. Und wenn ich das höre, dass du jeden Abend da vorm Fernseher sitzt und heulst, ist das kein Weg. Das schaffst du nicht alleine. In Berlin ist in jeder Ecke ein Psychologe und ein Therapeut. Das ist gar kein Problem. Und wir würden dir gerne jetzt helfen, jemanden zu finden. Also ich bin 40 Jahre alt und habe 40 Jahre keinen Notarztwagen gebraucht. Ja? Was hast du 40 und Jahre keinen? Kein Notarztwagen gebraucht. Ja. Und in den letzten, im letzten Jahr im Prinzip bin ich dreimal abgeholt worden vom Notarztwagen, ja. Warum? Einmal wegen der Geschichte. Ja. Danach habe ich eine Lungenentzündung aufgrund dessen gekriegt. Ja. Weil die operierte Lunge sich entzündet hat. Mhm. Und dann bin ich kollabiert auf Arbeit. Einfach umgefallen. Verstehe. Organisch ist es aber jetzt in Ordnung mit der Lunge. Organisch ist alles in Ordnung. So, Vincent, jetzt gucke ich gerade auf meine Uhr. Mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Du weißt, ich kann ja nur in einem gewissen Zeitfenster mit euch reden. Aber dringend, ich bitte dich, dass wir dich jetzt zurückrufen können. Dann wirst du mit meiner Psychologin, mit Anja, sprechen. Und ich bitte dich, ein bisschen offenes Ohr zu haben. Ich glaube, es kann dir nur nutzen und gut für dich sein, wenn du vielleicht ein paar Tipps aufnimmst und dich in Behandlung begibst. Ich würde es dir von Herzen wünschen, dass du wieder richtig auf die Beine kommst und dass wie auch immer mit deinem Freund, dass ihr einen Weg findet. Ich sag's mal so ganz allgemein. Okay. Danke. So, lieber Vincent, dann bitte ich dich aufzulegen. Aber war schön mit dir und vor allen Dingen mit deinen Vorgesprächen, mit deinem Redakteur, und davor war auch noch jemand. Genau, da sind immer ein paar Leute. Endlich mal mit jemand reden konnte. Das freut mich, dass du sagst. Ich gebe es gerne weiter. Lieber Vincent, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Danke. Tschüss. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Danke. 0800 220 50 50. Unsere Nummer und unser Thema. Heute Nacht heißt der Tag X. Ich möchte gerne mit euch reden über einen ganz besonderen Tag in eurem Leben, einem schlimmen, schrecklichen Tag oder einem schönen, vielleicht auch sensationell tollen Tag. 0800 220 50 50. Hier ist Michael. Michael ist 34. Hallo Michael. Ja, hallo Domian. Michael, ist es ein schöner Tag oder ein schlimmer Tag? Ich würde eher sagen, ein schlimmer. Und zwar war es bei mir der 21.04.2005. Ja. Das war Ostermontag. Mhm. Und da bin ich mit dem Motorrad los und da bin ich dann halt mit dem Pkw kollidiert. Der hat mich nicht gesehen und hat mich dann praktisch zusammengefahren. Beschreib's mal ein bisschen genauer. Es war eine kurvenreiche Strecke. Die Sonne hat tief gestanden. Er hat anscheinend wohl dreckige Scheiben gehabt. Mhm. Ich war auch nicht zu schnell, also waren beide nicht zu schnell. Und dann beide praktisch mit 70 km/h frontal kollidiert. Wie kann das sein? Da muss ja einer auf die Spur des anderen gekommen sein. Ja, er ist auf meine Spur. Er ist auf deine gekommen? Er ist auf meine dann gekommen, ja, genau. Beide haben 70 gefahren? Beide haben beide 70 und dann beide ungebremst. Boah, halt das heißt, du musst doch in einem riesen Aufprall davongeschleudert worden sein, ich oder? Ich bin circa 40 Meter geflogen, bin dann halt aufgeschlagen. Und dann halt 8 Wochen später im Krankenhaus wieder wach geworden. Acht Wochen im Koma gelegen? Ja, im künstlichen Koma, wie man mir dann gesagt hat. Welche Verletzungen hattest du? Ich hatte auf jeden Fall, der rechte Oberschenkel war total zertrümmert. Mhm. Da war gar nichts mehr von da. Also der wurde dann in so einer Not-OP, wurde er dann wieder notdürftig versorgt. Ich hatte eine Milzruptur, eine Unterschenkelfraktur, ein Schlüsselbein gebrochen, 6 Rippen gebrochen, 6-fachen Beckenbruch. Mhm. Ruptur der Milz und Lungeneinblutung. Mein Gott. Kopfverletzungen, keine Kopfverletzungen wegen, eigentlich gar nicht. Wegen des Helms. Ja, und auch wegen, also man muss ganz ehrlich sagen, die Klamotten, die ich anhatte, haben mir praktisch das Leben gerettet und halt meinen Unfallgegner auch, weil der ist Notarzt und war auf dem Weg zum Dienst. Ach so, der Mann, der das verursacht hat, war dann auch noch Arzt. Ja. Und der konnte direkt was tun. Der ist direkt hingelaufen, hat die nötigen. Der hatte die nötigen Sachen praktisch in seinem Koffer gleich dabei und wusste, hat auch gleich die Ärzte instruiert und Notärzte instruiert. Ja. Wie lange hast du gebraucht, bis du wieder einigermaßen gesund geworden bist? Ich habe knapp 30 Wochen im Krankenhaus gelegen. 30 Wochen. Hab dann knapp 16 Wochen in der Reha gesessen und war dann einigermaßen wieder fit. Hab dann eine Umschulung bekommen von der Rentenversicherung. Ja, was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war vorher im Sicherheitsdienst, Personenschutz. Ja, da muss man natürlich fit sein. Und ja, klar. Was machst du heute? Wie gesagt, ich habe dann eine Umschulung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Ja. Hab diese Umschulung ein halbes Jahr gemacht und habe dann einen Autounfall hinterhergeschoben. Also bin dann praktisch in einen LKW reingerauscht. Auch unverschuldet. Auch unverschuldet? Auch unverschuldet. Wie ist das passiert? Ich war auf dem Weg nach Hause von der Arbeit, hab den LKW vor mir gehabt, wollte den überholen, hatte freie Strecke. Und als ich dann in Höhe des Aufliegers war, ist der LKW dann halt links abgebogen und hat mich gar nicht gesehen. Du lieber Gott, da war mal ein Jahr jetzt dazwischen, ne? Kann man sagen. Und da waren jetzt knapp 2 Jahre zwischen. Zwei Jahre dazwischen. Wie schwer warst du dann verletzt? Da hatte ich eigentlich relativ Glück gehabt durch die ganzen Airbags und so weiter. Da habe ich mir dann halt 2 Brustwirbel gebrochen und das Schlüsselbein gebrochen. Warst du da bei Bewusstsein? Da war ich bei Bewusstsein. Als man mich aus dem Auto rausgeschnitten hat, war ich bei Bewusstsein, ja. Aber was ging dir denn da in dem Moment durch den Kopf, als du realisiert hast, jetzt bin ich schon wieder in einen schweren Unfall verwickelt? Ich habe eigentlich gar nichts realisiert, weil da bin ich gar nicht zugekommen, weil es waren auf mal überall Leute, alle möglichen Leute haben mich eingeredet. Ja. Und das Schlimme war, wie sowohl bei dem ersten Unfall als auch bei dem zweiten Unfall, ich habe durch beide Unfälle irgendwie diese gewissen Nahtoderfahrungen gemacht. Also das heißt, ich war beide Male tot und habe mich dann auch selber gesehen, also auf diesem OP-Tisch liegen und so weiter. Und das war schon recht heftig. Ach, auch bei dem zweiten, wobei das ja im Verhältnis zu dem ersten gar nicht dann so schlimm war. Aber nein, aber bei dem zweiten Unfall war es halt so, ich hatte mir auch eine Rippe gebrochen und diese Rippe hat dann wohl irgendwie die Lunge angestochen. Ach so. Und dadurch gab es dann halt eine Lungeneinblutung und dadurch gab es dann halt erhebliche Komplikationen bei der OP. Ach so. Michael, wie geht es dir denn heute? Erstmal körperlich. Körperlich bin ich eigentlich mittlerweile wieder relativ fit, wie man so schön sagt. Also das heißt, ich fange jetzt langsam an, wieder Sport zu machen. Ja. Und wie geht's dir seelisch nach diesem? Eher nicht so gut. Das glaube ich. Das heißt, ich bin danach nach dem zweiten Unfall in ein Loch gefallen. War dann halt auch in psychische Behandlung, nur halt die Psychologen sagen, ja, das wird schon wieder und kommen sie wieder hoch. Und wenn man halt über diese Nahtoderfahrung spricht oder so mit einem Psychologen, die halten einen dann so, die nehmen einem das nicht ganz so ab. Es gibt sicher welche, da hast du recht. Es gibt aber auch andere, die das sehr ernst nehmen und das respektieren. Das muss man ja auch respektieren, wenn ein Mensch so etwas erlebt hat. Da kann man ja nicht. Natürlich, aber wenn man diese Psychologen nicht findet oder halt diese Wartezeiten hat, dann gibt man irgendwann auf. Verstehe. Lass mich nochmal kurz fragen zu den beiden, ich nenne sie mal Täter, die das verursacht haben. Der erste, das war der Notarzt, das zweite war der LKW-Fahrer. Welche Konsequenzen mussten die tragen? Also der LKW-Fahrer beim zweiten Unfall, da hat man anhand des Fahrtenschreibers festgestellt, dass er über 19 Stunden am Steuer gesessen hatte. Mhm. Also das heißt, der war total übermüdet. Mhm. Der erste Unfall, also mit dem Arzt, da hat man gefragt, ob ich da Strafanzeige stellen möchte, wegen schwerer, grob fahrlässiger Körperverletzung, die war es ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, das konnte keiner verstehen, weil ich gesagt habe, ganz einfach, der Mann hat mir halt das Leben gerettet. Mhm. Und deswegen, warum soll ich den dann deswegen noch bestrafen? Er ist gestraft genug, ich bin gestraft genug, also warum soll ich ihm denn da noch irgendwie... Hat der Mann dir das gedankt? Hat er sich um dich ein bisschen gekümmert? Er ist mit ins Krankenhaus gefahren, er hat sich drum gekümmert, dass alles läuft, also mit den Ärzten und so weiter, hat ja auch den Notarzt und so weiter verständigt. Ich meine, auch so im Nachhinein hat er... Auch im Nachhinein, natürlich, als ich wieder fit war, er hat sich auch in der Zeit, wo ich im Koma lag, also das haben mir meine Eltern dann erzählt, hat sich jede Woche dann erkundigt, wie es mir halt geht und war dann nachher auch selber dann bei mir. Ah ja, das ist dann ja zumindest schon mal sehr schön. Der Lastwagenfahrer, gab es da denn ein Gerichtsverfahren? Ja, der ist verurteilt worden, der ist auch seinen Führerschein los, also der darf nie wieder LKW fahren. Was machst du heute beruflich? Bist du wieder in diesen umgeschulten Beruf wieder reingegangen? Nein, ich bin im Moment bin ich nicht im Beruf, weil ich schaff's einfach nicht. Seelisch? Ja. Mhm. Kann ich mir also wirklich sehr gut vorstellen, dass das, also wirklich, wirklich vorstellen natürlich nicht, wenn man das nicht selbst erlebt hat, aber erahnen schon, wenn man zweimal so einen heftigen Schicksalsschlag erlitten hat und dann diese Nahtoderfahrung gemacht hat. Diese NATO, scheiße, ist die Sendung vorbei, aber noch eine Frage zu der Nahtoderfahrung, Michael. War das ein tröstliches Gefühl, diese Nahtoderfahrung, oder etwas Beängstigendes? Das war schon eher beängstigend, würde ich sagen, weil ja, kann man wirklich sehr, sehr schwer beschreiben, aber es war schon sehr, sehr beängstigend und das ist es heute für mich immer noch. Also das heißt, ich vom Schlafen her und so weiter, ich habe einfach Angst, ins Bett zu gehen und dann irgendwo nicht wieder aufzuwachen. Ah ja. Also wir werden uns jetzt gerne mit dir im Hintergrund nochmal weiter unterhalten, Michael. Wir überlegen mal, es gibt bestimmt auch noch spezielle Kliniken oder so, die sich mit dem Thema Nahtod beschäftigt haben. Vielleicht können wir dir da ein bisschen helfen. Auf jeden Fall können wir dir dann, hoffe ich, einige Tipps an die Hand geben. Ja, cool. Du legst bitte auf und du wirst von Anja zurückgerufen, meiner Psychologin. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Du, mir könntest ein Autogramm bekommen? Ja, sagst du der Anja deine Anschrift. Ja, danke schön. Okay, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Unser Thema war heute der Tag X. Morgen haben wir wieder eine freie Themennacht. Um 1 Uhr geht's los. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Gute Nacht. Tschüss.